Letztes Mal zum Abschied winken, schmerzt sie auch die Trennung noch, hoffen sie doch nach jedem Abschied wie ein Wiedersehen. Drum weine nicht beim Auseinandergehen, treib dich die Sehnsucht in die Welt hinaus. Willst du doch bald, am schönsten ist zu Haus. Wenn dir das Heimweh erzählt von vergangenem Glück, sehnst du dich wieder zurück. Nur wer verliebt ist, kann es ganz verstehen. Schwer ist der Abschied, schön das Wiedersehen.